Für uns wäre es von besonderer Bedeutung, wenn in den Totenbüchern ohne Ausnahme auch wirklich die Namen der Verstorbenen an ihren Todestagen eingetragen wären. Aber leider ist dies nicht immer der Fall. Wir finden hier im Gegenteil bedeutende Abweichungen. Besonders häufig ist es, dass die Namen einen Tag vor oder nach dem Todestage eingetragen sind. Nicht selten sind sie auch um eine Woche, einen Monat verrückt, was auf die Nachlässigkeit des Schreibers zurückzuführen ist. Außerdem finden sich aber auch irrige Einträge, die ganz willkürlich gemacht erscheinen. Als Todestag des Bischofs Adelbero von Würzburg zum Beispiel nennt das Nekrologium von Zwiefalten den 7. Oktober, das von St. Blasien den 16. dieses Monats. Das Totenbuch von Diessen gibt als Todestag des Herzogs Albert von Bayern München richtig den 8. Februar an, das Nekrologium von Tierhaupten aber nennt als solchen den 14. Juni. Den am 1. Mai 1308 ermordeten König Albert nennt das Totenbuch von Weißenau am 29. April, das von Mererau am 2. Mai. Diese wenigen Beispiele, die um Hunderte zu mehren wären, werden genügen, um zu beweisen, dass den Angaben der Todestage in den Totenbüchern mit Misstrauen entgegengetreten werden muss. Man vergegenwärtige sich, um das ganze Unsinnige dieser Datumsangaben zu erkennen, dass die Eintragungen der Todestage in die Nekrologien geschehen sein soll, um der Verstorbenen an ihren Todestagen im Gebete zu gedenken, was doch nur möglich war, wenn auch die Todestage richtig angemerkt wurden. Mit solchen Vorhaben verträgt sich selbstverständlich eine willkürliche Eintragung der Todestage sehr schlecht, und es ist unmöglich, dass mittelalterliche Mönche mit gesundem Menschenverstand das Widersinnige einer derartigen Praxis nicht empfunden haben sollten. Dass die Nekrologien gefälscht sind, verrät sich auch durch einen eigentümlichen Mangel, den alle Totenbücher aufweisen. Fast nie sind die Todesjahre der Verstorbenen angegeben worden. Nur hin und wieder erscheint neben dem Tage auch das Todesjahr vermerkt. Weise Vorsicht der Fälscher. Man könnte sich das chronologische Chaos kaum vorstellen, das hätte entstehen müssen, wenn bei jedem Todestage eines Verstorbenen ein Jahr hätte hinzuerfunden werden müssen. Fünftens. Im Jahre 1473, also zur Renaissancezeit, hat P. Hirs aus zwei Nekrologien des Klosters Diessen am Ammersee ein neues Totenbuch hergestellt, indem er aus beiden Vorlagen willkürlich einzelne Namen auszog. Dabei gab er auf Beibehaltung des richtigen Todestages nichts, denn er setzt die aus den Vorlagen entlehnten Namen ganz willkürlich um einen oder mehrere Tage bald zu früh, bald zu spät. Diesen guten P. Hirs, der sich fast ebenso gut auf die elastische, lavierende und verdunkelnde Datierung versteht, wie ein Urkunden- oder Chronistenschreiber aus dem 8. oder 12. Jahrhundert, werden vermutlich unseren Historiker für einen Psychopathen erklären müssen. Sechstens. Chronologischer Wirrwarr in Papstkatalogen. Das sind die Verzeichnisse der Päpste mit Angaben der Regierungszeit, Todestag und Jahr und Nachrichten aus ihrem Leben. Es ist höchst überflüssig für unseren Zweck, auf alle vorhandenen Papstverzeichnisse und Papstleben derart einzugehen, dass man ein langes und breites von ihren angeblichen Verfassern der vorgeblichen Zeit ihrer Entstehung und der Verwandtschaft untereinander aufzählt. Denn wo man auch diese Materie packen mag, hält man den Beweis in der Hand, dass auch hier die spätmittelalterlichen Geschichtsfabulisten gründlich am Werke waren. A. Ich bespreche zuerst den Catalogus Canonianus und den Catalogus Felicianus der römischen Päpste. Beide Kataloge, von denen der erstere mit K, der letztere mit F bezeichnet werden möge, sind von der neuesten Forschung als Auszüge bzw. Ableitungen aus der bekannten großen Papstgeschichte, dem Liber Pontificalis, C, erkannt. Aber sowohl K als auch F beruhen nicht auf dem Liber Pontificalis, wie er uns erhalten ist, sondern als gemeinsame Vorlage für K und F muss eine verloren gegangene ältere Bearbeitung der Papstgeschichte CX angenommen werden. Von F sind 3 Handschriften, von K 2 Handschriften bekannt, aber merkwürdigerweise ist sowohl die Originalhandschrift von F als auch von K verloren. Wir können somit also auch in diesem Falle Originale und eine gemeinsame Vorlage als verloren buchen. Von den 3 erhaltenen Kopien der Felicianus ist nun für uns die Abschrift Nummer 1 interessant, denn in dieser Handschrift sind sehr häufig, ja fast regelmäßig, die Zahlen um 1 niedriger, als die anderen Handschriften sie geben. Aber auch der Autor des verlorenen Originals von Catalogus Felicianus hat viele Fehler in den Texten gebracht, diesen oft willkürlich geändert oder mit kleinen Zusätzen versehen, weil er, wie es scheint, seine Vorlage nicht verstand oder deutlicher machen wollte. Noch selbstherrlicher verfuhr der Autor des verlorenen Originals des Catalogus Canonianus mit seiner Vorlage CX. K. verfuhr mit einer größeren Freiheit als F. seinem Texte gegenüber, sind doch die Zahlen der Pontifikatsdauer fast durchgehend verändert.